Die Uferfabrik im Süden Berlins. Damit verbindet sich heute nicht mehr das ehemalige Filmkopierwerk, sondern ein kulturelles Zentrum der besonderen Art. Denn hier werden, so die Vorstellung der Macher, die verschiedenen gesellschaftlichen Bereiche Wohnen, Arbeit, Kultur, Kreativität und soziales Leben sinnvoll miteinander verbunden. Rudolf Brünger, Sie sind ein Mann der ersten Stunde, haben einige Jahre das Ufer-Arthouse-Kino betrieben und verantworten heute die Ufer-Kulturprojekte. Was hat man sich denn als Nicht-Berliner konkret unter der Uferfabrik vorzustellen? Schönen guten Tag, Herr Hahn. Erstmal, man kann sich vorstellen, die Uferfabrik, die ja im Namen den Titel Fabrik trägt, ist eigentlich ein Künstlerdorf, grün zugewachsen, eher eine ländliche, dörfliche Idylle, aber in der Mitte der Stadt. Wenn man nun an den eingangs beschriebenen Mythos vom größten Postraub Deutschlands denkt, der jetzt zur 30-Jahr-Feier wieder herausgekramt wird, dann macht das schon den Eindruck einer wilden Zeit. Was genau ist denn damals passiert? Das ist natürlich ein bisschen schwer zu verstehen. Da dieses Gelände, was über 50 Jahre lang Filmproduktionsstätte der UFA war, AFIFA, Aktiengesellschaft für Filmfabrikation hieß das zu jener Zeit, stand ab Mitte der 70er Jahre leer, weil die Firma bankrott war. Und es war gekauft worden von der Post eigentlich, um dort ein Logistikzentrum zu bauen, was aber nicht realisiert wurde, sondern die Post wiederum hat dieses historische Grundstück dann an das Land Berlin verkauft. Wir sprechen über die Zeit 1978, 1979. Und wir, das war eine Gruppe von damals jungen Leuten mit unterschiedlichen Professionen, unterschiedlichen Ideen und Vorstellungen auf der Suche nach einem geeigneten Gelände, wo wir Alternativen entwickeln wollten zu dem normalen gesellschaftlichen großstädtischen Leben. Und wir sind auf dieses Grundstück gestoßen und mussten dann zunächst mal mit der Post verhandeln. Und als wir dieses Gelände dann friedlich wieder in Betrieb genommen haben, am 9. Juni 1979, da wurde dann natürlich in der Presse in der Form darüber berichtet, das sei der größte Postraub in der Geschichte Deutschlands. Sie haben ja damals relativ schnell nach nur 3 Verhandlungswochen vom Senat ein Bleiberecht bekommen. Das klingt ja schon erstaunlich. Lag das auch an dem Konzept, dass Sie sich als friedliche Inbetriebnehmer erwiesen, nicht als Besetzer, und dass Sie sich auch nicht verbarrikadierten, sondern per Transparenz sagten, herzlich willkommen? Also das hat sicherlich eine Rolle gespielt. Ich denke einfach, damals, das war eine Übergangszeit. Man muss sich erinnern, dass die 70er Jahre wurden auch als die bleierne Zeit bezeichnet. Das war die Zeit der RAF, der auch gesellschaftlichen Verunsicherung und eine Zeit, wo zwischen den Generationen wenig Dialog stattfand. Und als wir begonnen haben, unser Projekt vorzustellen, was wir auf diesem Gelände der UFA nun machen wollten, da mussten wir naturgemäß mit allen Politikern, die in Entscheidungsfunktionen waren zu diesem Thema, mussten mit ihnen sprechen. Und ich glaube, das hat die Politiker in jener Zeit auch überrascht, dass überhaupt so eine persönliche Ansprache dann stattgefunden hat und man hat sich ausgetauscht über die Ideen und auf diese Art und Weise haben wir dann doch sehr schnell Sympathie gewonnen, dass da Leute am Werk sind, die was Interessantes vorhaben. Was genau schwebte Ihnen und Ihren Kommunaden denn damals vor, als Sie diese Gebäude in Besitz nahmen? Na, wissen Sie, das war teils konkret, teils war es einfach Utopie. Also man muss vielleicht dazu sagen, die Uferfabrik hat eine Reihe von Vorläuferinitiativen, die also sozusagen die Komposition dieses Projektes wesentlich beeinflusst haben. Das eine war ein Kulturzentrum mit dem Titel Fabrik für Kultur, Sport und Handwerk. Und in diesem Ort ist ein Projekt entstanden, das war das erste Berliner Umweltfestival im Sommer 1978. Das fand hinter der Deutschlandhalle 3 Monate lang statt und hat sehr viele Menschen angezogen, sehr viele Menschen überzeugt, dass die Zeit reif war für Ideen und für Alternativen, die sich mit einem mehr ökologischen, mehr umweltgerechten Leben befassen. Und aus diesem Festival und aus diesem Kulturzentrum Fabrik für Kultur, Sport und Handwerk, daraus entstand als Synthese eigentlich das Grundgerüst für die Uferfabrik. Ja, aber wie hat man sich das vorzustellen? Da sind also jetzt etwa 100 Menschen oder so, die ein Gelände in Betrieb nehmen. Was für Ideen hatten Sie konkret? Also einmal muss man dazu sagen, wir hatten unterschiedliche Professionen, Vorbildung, Talente, Fähigkeiten. Also das waren Studenten unterschiedlicher Couleur, unterschiedlicher Fachrichtungen. Es waren Handwerker dabei, Künstler, Musiker, Theaterleute, junge Mediziner, junge Architekten. Also wir hatten sehr unterschiedliche Fähigkeiten, die wir an diesem Ort zusammenbringen wollten. Und es war schon sozusagen ein utopischer Entwurf, Alternativen für das Großstadtleben zu entwickeln. Wer die Uferfabrik nicht kennt, das ist ein Stück Land, das sind fast 20.000 Quadratmeter, 6 Gebäude, die aus dieser Zeit der 20er Jahre stammen, aber auch relativ viel Grünfläche, Freifläche. Und das war für uns so ein Stück Land der unbegrenzten Möglichkeiten, ein wirklicher Freiraum, in dem man kulturell, sozial, ökologisch aktiv sein konnte. Es sollte so etwas wie eine kleine Stadt in der Stadt werden, habe ich gelesen, mit viel Kultur im Lebenszusammenhang. Das ist so ein schöner Begriff, Stadt in der Stadt. Das hat auch ein bisschen vielleicht mit einer Vorstellung zu tun gehabt in jener Zeit, dass man dachte, man kann sowas alles autark und unabhängig von einem normalen gesellschaftlichen Leben machen. Wir haben sehr schnell gelernt, dass gesellschaftliches Leben Interaktion bedeutet. Und von daher haben wir auch also das ganze Projekt Uferfabrik so konzipiert, dass es ein öffentlicher Ort sind. Wir haben gelebt, das war auch ein Bedürfnis, das ist auch bis heute so, eine Gemeinschaft, die dieses öffentliche Zentrum bewohnt, bewirtschaftet und auch Verantwortung trägt dafür, dass das täglich geöffnet ist und ein tägliches Programm stattfindet. Aber es sollte immer ein Ort sein, der alle Menschen aller Generationen und auch aller sozialen Backgrounds zusammenbringt und ihnen die Möglichkeiten gibt, selber aktiv etwas zu machen und zu gestalten. Welchen Stellenwert hatte die Uferfabrik denn in der alternativen Szene? War das sowas wie eine Initialzündung, ein Vorbild für andere Städte? Mit Sicherheit waren wir ein Vorbild für viele Initiativen, die bei uns einfach kommen konnten und sich das ansehen konnten. Und sozusagen mit einem praktischen Beispiel kann man natürlich sehr gute Überzeugungsarbeit leisten, dass Menschen denken, okay, das funktioniert in Berlin, das funktioniert auch in Frankfurt zum Beispiel. Künstlerhaus Musonturm, bevor das gegründet wurde, waren die Macher und Initiatoren zu uns gekommen. Eine Reihe von Kulturzentren, die heute existieren, quer durch Europa und auch in Osteuropa, haben sich inspirieren lassen dadurch, durch die Existenz und durch das sozusagen das Bild der Uferfabrik. Alternativ und selbstverwaltet, das hieß ja damals sicher auch chaotisch und bei weitem nicht so professionell, wie sich die Uferfabrik inzwischen entwickelt hat. Was hat sich denn von ihren Grundsätzen in den 30 Jahren verändert? Also vielleicht sollte man erst darüber sprechen, was wir beibehalten haben. Also es ist nach wie vor die Uferfabrik eine, sagen wir, kohärentes, kleines Lebensmodell, wo Menschen zusammenleben und auch gemeinsam Entscheidungen treffen über die Entwicklung des Ganzen. Konzentrieren wir uns mal auf die Kulturprojekte. Wenn Sie mal zurückblicken, wie hat sich dieses Konzept entwickelt? Angefangen haben wir eigentlich ganz naturgemäß. Wir waren während diesem Umweltfestival, was ich schon erwähnt habe, hatten wir die Bühne organisiert und mit einer ganzen Reihe von, damals hieß das noch freie Gruppen, also Theatergruppen, Musikgruppen, Tanzgruppen, Zirkusprojekte, die keine eigenen Häuser haben. Für die haben wir die Bühne organisiert und Programme gestaltet. Und da die Uferfabrik über zwei Säle verfügt hat, haben wir quasi von Anfang an die Bühne bereiten können und ein regelmäßiges kulturelles Programm organisieren können. Gab es Künstler, die halt in der Uferfabrik sozusagen ihre Karriere begonnen haben? Na, da gab es eine ganze Reihe, die also sozusagen heute auch schon legendär sind. Das Kabarett, die drei Tornados, die Misfits. Bei uns ist aber auch zum Beispiel Wolfgang Neuss aufgetreten im Ende der 80er Jahre. Also wenn man durchsieht, die freien Theatergruppen aus der Zeit, das San Polo Theater, die Rote Grütze, viele Jugendtheater, eigentlich haben alle bei uns gespielt in der Zeit, weil es gab auch so ganz wenig Bühnen, wo man überhaupt in Berlin halt spielen konnte. Seit Sonntag nun wird mit einem tagelangen Festprogramm noch bis zum 14. Juni gefeiert. Heute Abend findet eine große Geburtstagsgala statt mit namhaften Prominenten. Die ist leider ausverkauft, aber gibt's denn sonst noch Highlights? Na, wir haben noch also insgesamt drei weitere Tage. Morgen und übermorgen gibt es dann ein Abendprogramm mit dem Kabarettisten Chin Meyer. Am Freitag gibt es ein Konzert mit jungen Bands hier aus Berlin, die alle vielleicht noch nicht so namhaft sind, aber für einen spannenden Abend sorgen. Am Samstag spielt Terra Brasilis, das Samba-Orchester der Uferfabrik unter der Leitung von Manfred Spaniol. Und das ist am Samstagabend. Vielen Dank, das war Rudolf Brümmer, Leiter des Kulturzentrums in der Berliner Uferfabrik, die heute den Jahrestag ihrer friedlichen Besetzung feiert.